Er war sehr mutig, unternehmungslustig, könnte man sagen. Ja, das war die starke Zeit von Raphael Walser, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, die halt so ein junger Prälat einfach zur Verfügung hat, Großes geschaffen hat, der große Dinge angepackt hat und sich nicht geschont hat, aber auch auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen konnte als jetzt, nehmen wir mal an, ein 60-Jähriger. Raphael Walser ist gerade mal 29 Jahre alt, als er zum Erzabt des Klosters Beuron gewählt wird. Er hatte bereits eine beachtliche Karriere hinter sich, der Ravensburger Handwerkersohn. 10 Jahre zuvor war er ins Kloster eingetreten und nach einer ersten Ausbildungsphase zum Weiterstudium nach Rom geschickt worden. Als zweifacher Doktor der Theologie und Philosophie kehrte er nach Beuron zurück. Raphael Walser ist hochbegabt und durchaus beliebt bei seinen Mitbrüdern. Hätten sie sonst einen so jungen Pater zum Abt gewählt? Wären sie der Tradition gefolgt, wäre die Wahl auf einen älteren und erfahrenen Mönch gefallen, meint Bruder Jakobus Kafanke vom Kloster Beuron. Eine Wahl, die Neideffekte auslöste. Wir würden heute sagen, das ist sympathisch, dass so ein junger Mönch so eine Chance bekommt, aber dass dann andere, ältere, reifere Mönche, ja, dass die auch aus einem gewissen Avaritia, geistlichem Neid, ja, dass die das nicht überwunden haben. Und das muss man ja auch offen zugestehen. Man müsse dem jungen Beuroner Abt Knüppel zwischen die Beine werfen, sollen auf einer Äbtekonferenz in der Benediktinerabtei Marialach einige Ordensoberen gefordert haben. Die unterlegenen Konkurrenten der Abtwahl sollten später zu seinen größten Gegnern zählen. Dabei missfällt ihnen vor allem sein jugendliches Draufgängertum, seine Dynamik und das hohe Tempo, mit dem Erzabt Walser das Kloster Beuron ausbaut und modernisiert. Der Einsatz lohnt sich. Viele junge Menschen kommen, über 150 treten dauerhaft ins Kloster ein. Walser errichtet eine eigene theologische Hochschule und gründet zahlreiche neue Klöster. Eines sogar in Japan. Und Raphael Walser ist ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Ja, er hat eben sehr früh erkannt, dass die Nationalsozialisten nicht nur gegen die Juden, sondern als Weltanschauung auch gegen die Christen orientiert sind. Walsers Ablehnung der Nazis hat tiefe religiöse, aber auch persönliche Wurzeln. Juden und demokratische Politiker wie der spätere Widerstandskämpfer Eugen Bolz gehören zu seinen Freunden. Und die von den Nazis im KZ ermordete und 1998 heilig gesprochene Edith Stein besuchte regelmäßig das Kloster Beuron. Sie kam also über 30 Mal nach Beuron, um dort Tage der Stille, Ostern, Weihnachten, eine ganze Woche zu erleben. Und Raphael Walser war ihr geistlicher Begleiter. Alle Fragen von großer Wichtigkeit. Da kam sie von Freiburg oder von Speyer oder später von Münster, um dann sich mit dem Erzabt zu besprechen. Wie beispielsweise auch zu Ostern 1933. Edith Stein möchte in einem Brief Papst Pius XI. Bitten, sich für die Juden in Deutschland einzusetzen. Der Erzabt unterstützt sie dabei, indem er mit einem persönlichen Begleitschreiben dafür sorgt, dass der Papst den Brief auch erhält. Außerdem wendet er sich scharf gegen das zwischen dem Vatikan und dem NS-Staat abgeschlossene Konkordat. Ja, genau. Er soll also gesagt haben, mit dem Teufel paktiert man nicht. Der Sache bin ich auch mal nachgegangen. Er soll, das hat ein Pater von uns immer kolportiert, also der ihn auch noch persönlich kannte, der hätte einen Rundbrief an alle deutsche Bischöfe verschickt, mit der Maßgabe, also sie sollten alles tun, dass dieses Konkordat nicht zustande käme. Das ließ sich nicht verifizieren. Mit dieser Einstellung verscherzt sich Walser in Rom und im Benediktinerorden viele Sympathien. Denn andere Äbte und Klöster wie beispielsweise Marialach kooperieren nach Abschluss des Reichskonkordats durchaus mit dem NS-Staat oder sprechen sich sogar offen für Hitler aus. Erzabt Walser hingegen ruft die Beuroner Mönche zum Wahlboykott auf. Noch 1935 entscheidet er sich für die Aufnahme eines jüdischen Konvertiten ins Beuroner Kloster. Und da gab es natürlich auch Stimmen dagegen, ja, wir werden doch nicht da den Juden da aufnehmen. Und da hat der Raphael Walser voll dagegen gehalten, hat gesagt, wenn wir hier aufnehmen, das hat überhaupt gar keinen zu interessieren. Jetzt regt sich der Widerstand auch im eigenen Kloster. Man sagt, der Leiter dieser Gruppe sei der Pater Hermann Keller gewesen. Es gibt da eine Quelle, die auch in dem Buch verarbeitet wurde von einem Bruder Konrad, dass sich also diese Patres, die anderer Meinung waren, ja, dass die sich in der Krypta getroffen hätten, um da konspirativ also jetzt da in Ruhe beraten zu können. Also man muss sich das vorstellen, nachts in der Krypta, das ist ja fast Umberto Eco. Ja. Selbst wenn es sich nicht so dramatisch abspielte, staatliche Stellen bekommen Informationen direkt aus dem Kloster. Als dann eine unerlaubte Devisenüberweisung an die Neugründung in Japan zur Verhaftung und Prozess gegen einen Beuroner Pater führen, soll auch Raphael Walser dafür verantwortlich gemacht werden. Er befindet sich gerade auf einer Auslandsreise und wird von eigenen Mitbrüdern, unter anderem jenem Hermann Keller, unmissverständlich aufgefordert, nicht zurückzukehren. Ihm drohe ein Schauprozess. Vermutlich war dieser Vorstoß eine Finte, den unbequemen Abt loszuwerden. Walser jedenfalls befolgt den Rat. Er bleibt im Ausland, wird 1937 von den Nazis ausgebürgert, verzichtet auf das Amt des Erzabtes und kehrt auch nach dem Krieg nicht wieder nach Beuron zurück. Auf Bitten seines Nachfolgers, der eine erneute Unruhe für die Erzabtei befürchtet. So gründet Raphael Walser 1950 in Algerien ein Kloster. Zuletzt lebt er dort als Eremit am Rande der Wüste. 1964 kehrt er nach Deutschland zurück und stirbt zwei Jahre später im Stift Neuenburg bei Heidelberg. Und dabei kam Raphael Walser nie ein Wort über seine Vertreibung aus Beuron über die Lippen. Ja, tatsächlich. Also er spricht immer von dem Schweigen, ich schweige. Und er vertraut auch darauf, dass im Schweigen also eine Kraft liegt, die die Wahrheit aus sich heraus ans Licht bringt. Erste Versuche von Freunden, ihn zu rehabilitieren, werden von den Mönchen in Beuron verhindert. Da hat man einfach versucht, diesen großen Konflikt der Nazizeit jetzt nicht hochkommen zu lassen. Und alle anderen Versuche, ihn jetzt zu rehabilitieren, das hat man abgewehrt und ist damit auch in der guten oder schlechten Begleitung mit vielen anderen Berufsgruppen. Heute, mehr als 70 Jahre später, läuft in Beuron die Vergangenheitsbewältigung an und dies mit voller Unterstützung des derzeitigen Erzabtes Theodor Hoog. Für Jakobus Kafanke eine große Chance für das Kloster und auch den Benediktinerorden. Da ist in der Nazizeit ein Bruch reingekommen und das kann man nur heilen, wenn diese Bruchstelle sozusagen untersucht wird und aufgedeckt wird, was aufzudecken ist. Ja, das ist schmerzlich, aber früher oder später muss es passieren und die Wahrheit wird uns frei machen.